Der winzige Pazifik-Inselstaat Palau hat die Aufnahme von 17 Uiguren aus dem US-Gefangenenlager Guantanamo zugesagt. Es handelt sich um Gefangene, die schon vor 4 Jahren vom Terrorverdacht freigesprochen worden sind, die aber in Guantanamo blieben, aus Sorge, sie könnten in China, ihrem Ursprungsland, gefoltert werden. Palau will sie aus humanitären Gründen vorübergehend aufnehmen und beschämt damit Deutschland, das sich wegen angeblich mangelnder Informationen nicht in der Lage sah, überhaupt Uiguren ins Land zu lassen, obwohl Präsident Obama darum gebeten hatte. Es ist ein wenig schwierig, den Überblick zu bewahren beim Thema Guantanamo, aber keiner ist dafür so prädestiniert, uns dabei zu helfen, wie unser US-Korrespondent Klaus Remme. Herr Remme, zunächst, wie viele Gefangene befinden sich denn derzeit noch in Guantanamo? Herr Spengler, zurzeit sind es noch 239 Häftlinge. Ich sage noch, weil im Laufe der vergangenen Jahre Hunderte von Gefangenen ohne Verfahren wieder freigelassen wurden. Je nachdem, für wie gefährlich diese Häftlinge gehalten werden, sind sie in verschiedenen Lagern dort untergebracht. Die Gruppe der Uiguren, die Sie angesprochen haben, zum Beispiel, ist im sogenannten Camp Iguana. Dort herrschen nicht ganz so strenge Sicherheitsvorkehrungen. Sie leben dort in Gemeinschaftsräumen, essen zusammen, haben einen Garten, in dem sie Obst und Gemüse anbauen, wie mir Ihre Anwältin jetzt schilderte. Und dort leben die Gefangenen, die nicht länger als feindliche Kämpfer eingestuft werden, die wie die Uiguren eigentlich nur noch auf ihre Entlassung warten. Doch das ist leicht gesagt. Die Frage lautet ja, Entlassung wohin? Ja, warum nicht in die USA? Nun, wenn wir an die Entstehung von Guantanamo im Jahr 2002 zurückdenken, es war für die damalige Regierung unter George Bush ja wichtig, dass dieses Lager nicht auf amerikanischem Territorium stand. Mit diesem Manöver wollte man die Gefangenen in einer Art rechtlosem Vakuum festhalten. Amerikanische Gerichte haben diese Theorie zwar mehrfach verworfen, doch noch immer gilt, die amerikanische Regierung sieht sich durch die Anordnung einer Freilassung noch nicht gleichzeitig verpflichtet, diese Gefangenen mangels Alternativen in die USA aufzunehmen. Dazu kommt ein politisches Problem. 65% der Amerikaner sind nach einer aktuellen Gallup-Umfrage gegen die Schließung des Lagers. 74% sind gegen die Unterbringung von Gefangenen in amerikanischen Gefängnissen. Und die Unterstützung für eine Ansiedlung ehemaliger Häftlinge irgendwo in den USA, die dürfte noch weitaus geringer sein. Wie kommt es denn an in den Vereinigten Staaten, wenn sich Verbündete wie Deutschland weigern, unschuldige Guantanamo-Häftlinge aufzunehmen? Na, auf offizieller Ebene wird man sich auf amerikanischer Seite kaum beschweren können, wenn Washington selbst nicht zur Aufnahme bereit ist. Und ich denke, würde ich in der Nachbarschaft herumfragen, käme auch keine Kritik. Denn wie gesagt, die öffentliche Meinung ist ja hier eher gegen die Schließung des Lagers. Was weiß man über die Uiguren und die Aufnahmebereitschaft von Palau? Na, ich wundere mich ein wenig, in den Medien wird dieses Angebot als praktisch perfekt dargestellt, als etwas, das abgeschlossen ist. Ein Vertreter des amerikanischen Außenministeriums sagte, nein, so weit sind wir noch nicht. Die Anwältin der Uiguren, von der ich eben sprach, wollte vor wenigen Stunden noch nicht einmal das Angebot selbst offiziell bestätigen. Wir wissen alles nur aus Medien, sagte mir Sema Saifi. Es gibt noch keine Auskunft darüber, ob die Uiguren überhaupt dorthin wollen und unter welchen Umständen sie dort leben würden. Palau ist erst seit 1994 unabhängig, sollten wir vielleicht dazu sagen, wurde vorher von Washington als Treuhandgebiet verwaltet. Der Präsident Palaus hat das Angebot denn auch als Ausdruck der besonderen bilateralen Beziehungen bezeichnet. Man sollte auch erwähnen, in den vergangenen Jahren sind mehrere hundert Millionen Dollar Entwicklungshilfe von Washington Richtung Pazifik geflossen. Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit über offensichtlich Unschuldige gesprochen. Umso komplizierter ist die Geschichte, wenn es um möglicherweise wirkliche Terroristen oder eben nicht Unschuldige geht. Welche Rolle spielen da eigentlich die Militärtribunale? Werden die dort alle abgeurteilt oder wie muss man sich das vorstellen? Also um kurz auf die anderen Gruppen zu sprechen zu kommen, der Präsident hat Ende Mai verschiedene Kategorien ausgemacht. So viele wie möglich, ich spreche von Gefangenen, sollen vor zivilen Gerichten in die USA gestellt werden. Erst vorgestern ist ja der erste Gefangene überhaupt in die Vereinigten Staaten überstellt worden. Ahmed Gailani soll für Anschläge auf US-Botschaften in Kenia und Tansania zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist bei ihm eine besondere Situation, weil er angeklagt wurde noch vor der Entstehung von Guantanamo, ja sogar noch vor dem 11. September 2001. Andere Gefangene, wie Sie sagen, sollen vor die Militärtribunale gestellt werden mit stärkeren Rechten als unter George Bush. Und dann ist da auch noch die Gruppe derer, die als gefährlich eingestuft werden, Mitglieder von Al-Qaida und Taliban, die aber nicht verurteilt werden können. Barack Obama sucht einen Rechtsrahmen, der die Verwahrung dieser Personen zulässt. Kritik von Bürgerrechtlern, Herr Spengler, ist programmiert, aber Barack Obama hat unmissverständlich gesagt, ich werde niemanden auf freien Fuß setzen, der die nationale Sicherheit gefährdet. Danke für die Informationen. Klaus Remme in Washington.